Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besuchte die Quellwasserfabrik Ryongwaksan. Dabei begleiteten ihn der Vorsitzende des Ministerkabinetts Park Bong-ju und die verantwortlichen Funktionäre des Setka der Partei der Arbeit Koreas. Kim Jong-un schätzte die Großtaten der Funktionäre und Arbeiter der Quellwasserfabrik Ryongwaksan hoch und betonte, sie hätten im Einklang mit den Forderungen des neuen Zeitalters die Fabrik hervorragend umgebaut und nach dem Hinweis vom Genossen Kim Jong-il durch den aufopferungsvollen Einsatz für das Volk die Produktion systematisch erhöht, sodass sie nun gutes Mineralwasser von hoher Qualität an die Bewohner der Stadt Pyongyang liefern können. Kim Jong-un besichtigte den historischen Gedenkstein der Vorortanleitung des Feldherrn Kim Jong-il und dann das Erziehungskabinett mit historischen Materialien des revolutionären Wirkens und das Traditionskabinett, die neu eingerichtet sind. Er hob hervor, nach dem Hinweis des Präsidenten Kim Il-sung, dass das Mineralwasser von Ryongwaksan prima ist, ließ Kim Jong-il den Betrieb errichten. Als er über die Fertigstellung des Betriebes berichtet wurde, nannte er ihn persönlich die Quellwasserfabrik Ryongwaksan. Trotz der großen Kälte am 20. Januar 2011 kam Kim Jong-il früh morgens zu dem Betrieb, wo er das Mineralwasser vom Betrieb kostete und sich darüber sehr freute. Dank seiner Fürsorge, so fuhr Kim Jong-un fort, wird das berühmte gesunde Mineralwasser von Ryongwaksan in allen Jahreszeiten den Bewohnern der Hauptstadt zur Verfügung gestellt. Die Funktionäre und Arbeiter der Fabrik sollen keinen Augenblick die Hingabe und Mühe von Kim Jong-il vergessen, der sich um Versorgung des Volkes mit gutem Mineralwasser viel bemühte und in der Fabrik unvergängliche Führungsspuren hinterließ. Sie sollen mit hohen Produktionserfolgen seine Fürsorge dem Volk angedeihen lassen. Kim Jong-un besuchte verschiedene Orte, darunter Steuerungszentrale, Behälterproduktionsprozess, Rohwasserpumpenhaus, Mineralwasserverarbeitungsprozess, Lager der Produkte und so weiter, wobei er konkret nach Produktionslage und hygienischer Sicherheit des Mineralwassers fragte. Man habe, so betonte er, entsprechend den Besonderheiten des Betriebes für Trinkwasserherstellung die Produktionsstätten von der Außenwelt ganz abgetrennt, hygienische Passage neu eingerichtet, Klimaanlage und Reinigungsgerät installiert, dadurch vollkommen sterile und staubfreie Produktion gesichert, wie auch hervorragendes einheitliches Produktionssystem für Produktionsleitung, Warenbehandlung und wissenschaftliche hygienische Verwaltung der Arbeitsstätten gebaut. Durch die Ergänzung der Anlagen des Prozesses der Mineralwasserproduktion und die Einrichtung des leistungsstarken modernen Arbeitsgangs der Behälterherstellung sind die Arbeitsgänge von Behälterlieferung, Spülung, Eingießung, Überprüfung bis Versand automatisiert mit Fließband versehen und unbemannt gemacht. Aus denen kommt sehenswürdig Quellwasser in verschiedenen Behältern in großer Menge. Die volle Ausstattung mit stufenweisen Filterungs- und Desinfektionsprozessen garantiert strikt die hygienische Sicherheit des Quellwassers. Die Aufgabe und Rolle des Betriebes sind wichtig. Nach diesen Worten stellte Kim Jong-un dem Betrieb die Aufgaben, zum Beispiel die Normalisierung der Produktion auf einem hohen Niveau, die Ergreifung der notwendigen Maßnahmen zur rechtzeitigen Lieferung der Erzeugnisse und die Standardisierung und Vervielfältigung der Farben und Formen der Glasbehälter. Dann traf er fürsorgliche Maßnahmen dazu. Er sagte, es gibt viele Orte in unserem Land sehr viel gutes Naturquellwasser. In allen Bezirken, Städten und Kreisen sollte man Quellwasserproduktionsfabriken errichten, sodass die Bewohner davon Nutzen haben können. Kim Jong-un überblickte zufrieden die bildschöne Quellwasserfabrik Ryongwaksan, betonte dabei mit Freude, wunderschön sind die Fahrwege im Gelände und die Fabrik mit verschiedenen Bäumen und Blumensträuchern und die Produktionsumwelt. An den sauberen Produktionsgebäuden und Dienstleistungseinrichtungen und Arbeitsgängen kann man erkennen, dass für die Fabrik die hygienische Sicherheit ganz gewährleistet wird. Durch die herrliche Rekonstruktion der Fabrik ist die reichliche Versorgung der Hauptstädter mit Quellwasser ermöglicht worden. Die Normalisierung der Produktion des Betriebes auf dem hohen Niveau ist eine wichtige Arbeit dafür, die Vorzüge der sozialistischen Ordnung unseres Landes, wo alle Reichtümer der Gesellschaft gesamt dem Wohlstand des Volkes dienen, zu demonstrieren. Die Funktionäre und Arbeiter der Quellwasserfabrik Ryongwaksan sollen das Vorhaben der Partei, dem Volk gutes Quellwasser mehr zu versorgen, stets beherzigen und ihrer Verantwortung und Pflicht gerecht werden. Nach diesen Worten mit seiner Erwartung und Überzeugung ließ es Kim Jong-un mit ihnen zum Andenken fotografieren.